natürlich verboten. Aber noch vor 100 Jahren, da war das ganz anders. Da gehörten harte Drogen zum Alltag in Deutschland. Gleich eins auf Maul. Like a G6.